kaputt. Willkommen hier, wo es abgeht. Kriminelle Zone, Blockjungs wollen nach oben, machen Millen mit den Drogen. Pillen aus Polen, schicken so drauf, Hokus Pokus. Junkies im ganz miesen Modus. Input, Droge, Output, Psychose. Einweisung, Klinik, Beton wird empfohlen. Warum musst du übertreiben, das kommt halt davon. Jetzt hat jeder von den Drogen seinen Konter bekommen. Blocklife, JJ auf Stockstyle. Kiffer mit Ort Kreisi, Hush Haze, Hochzeit. Habibi braucht Geld, kocht Stein. Macht den ganzen Bahnhof ein, Mitternacht, Stoßzeit. Ah! Junkies auf Krise, Schnee gegen Bargeld, Kombi heißt miese. Ja, es ist kalt, wo ich herkomme. Das BTM zeigt seine Wirkung. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Meine Welt ist kaputt. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Meine Welt ist kaputt. Brech die Scheißknolle auf, ja es stimmt, hey ich drück. Dein Kopf ist gelähmt, vielleicht wirst du verrückt. Protein in die Spreit, weil der Scheiß nicht mehr wirkt. Komm, nimm noch ein Hit, warte, gleich kommt der Kick. Aber bleib nicht drauf kleben, kenn deine Grenzen. Jungs aus der Gegend, als Penner geendet. Ein Häufchen Elend, wenn sie auf Age sind. Nur der Alkoholgenuss verdrängt deine Tränen. Erst kommt das Emma und danach das See alles. Ein Gramm schlechtes Tasch und die Hure fickt gratis. Gaso bringt das Weiße ran, weil er es nicht leisten kann. Ich war in nem roten Schlitten, bin ich jetzt der Weihnachtsmann. Ich kenn einen Trick, wie man auch ohne Flug verreisen kann. Weiber von das Reichen an, sehen sie meinen steifen Schwanz. Das ist Frankfurt mein verdammt, ja die Welt ist einfach krank. Ich bin jeden Tag auf Schiene, bin ich jetzt ne Eisenbahn. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Kiffen, koksen, Alken, ficken. Kiffen, koksen, Alken.